بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wie ihr mitbekommen habt, neigt sich dieser edle Monat dem Ende zu. Es sind nur noch einige, sehr wenige Tage übrig geblieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu befähigen, diese letzten Tage in Anbetung zu verbringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Deswegen derjenige, der sich angestrengt hat in diesem Monat, der sollte sich weiterhin anstrengen in den letzten verbleibenden Tagen. Und derjenige, der es versäumt hat, der sollte die letzten Tage nicht wieder versäumen, sondern zusehen, dass er zumindest diesen edlen Monat mit etwas Gutem abschließt. Dass er, auch wenn er vielleicht den ganzen Monat über nicht viel getan hat, dann soll er zumindest darauf achten, dass er diesen Monat mit etwas Gutem abschließt. Deswegen achtet darauf, dass ihr diesen Monat in Anbetung verbringt, die letzten Tage, damit dieser gut für euch abgeschlossen wird. Und liebe Geschwister, wie jeder von euch gesehen hat und sieht, und wie die ganze Welt gesehen hat und sieht, was unseren Geschwistern in Palästina und speziell in Gaza geschieht. Unsere Geschwister in Gaza, sie machen gerade eine harte Zeit durch. Und diese Prüfung, die sie gerade durchmachen, ist zweifellos eines der gewaltigsten und schwierigsten Prüfungen überhaupt. Und das ist eine Prüfung, die voller Leid und voller Schmerzen ist. Und sie sehen sich einem Feind gegenüber, dessen Ungerechtigkeit ungeheuerlich ist. Ein Feind, der gegenüber einem Gläubigen weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag beachtet. Er hat ihr Blut vergossen, ihren Körper zerstückelt und ihre Häuser zerstört. Und dabei macht er keinen Unterschied, ob es Frauen sind oder Männer, ob es ältere Menschen sind oder Kinder. Und dieser Anblick zweifellos, er lässt das Blut in den Adern erfrieren. Und er lässt das Auge tränen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist unsere Stütze. Und jeder von uns, der diese Geschehnisse sich anschaut, er sollte sich diese eine Frage stellen. Was kann ich tun, um den Geschwistern in Gaza zu helfen? Was kann jeder von uns tun, damit diese Tat uns bei Allah entlastet? Weil jeder von uns, jeder einzelne von uns, wird am jüngsten Gericht zur Rechenschaft gezogen werden bezüglich seinen Geschwistern, was er für sie geleistet hat und was er für sie getan hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er machte die Gläubigen zu Geschwistern in der Religion. Und er machte es zur Pflicht, dass sie untereinander barmherzig sind und dass sie miteinander sympathisieren. Und er hat es verboten, dass wir untereinander uns hintergehen oder dass der eine den anderen im Stich lässt. Aber wir, die einfachen Leute, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und das, was unserer Macht ist, ist auch begrenzt. Das, womit wir unseren Geschwistern in Palästina und in Gaza helfen können, ist die aufrichtige Bitte, die wir an unseren Herrn richten. Wir richten unsere Bitte an den Haben Allah, dass er ihrem Leid und ihren Sorgen ein Ende setzt und dass er ihr Blut schützt und dass er ihre Getöteten annimmt und dass er ihre Verletzten und ihre Kranken heilt und dass er ihre Herzen stärkt und dass er ihnen nach ihrer Angst, in der sie leben, stattdessen Sicherheit gewährt und dass er ihre Besten zu ihren Machthabern macht, die sich um das Wohlgefallen des Volkes kümmern und die Gesetze Allahs einhalten. Diese und andere Bittgebete sind das Einzige, was wir einfachen Leute besitzen. Deshalb sollten wir diese Bittgebete zu jeder Zeit an den Erhabenen Allah richten für unsere Geschwister. Sei es Tag oder Nacht, im Gebet oder nachts im Gebet, im letzten Drittel der Nacht oder zwischen den Gebetsrufen, weil der Dua, das Bitten, ist eine Waffe jedes Gläubigen, was leider viele unterschätzen. Der Dua ist eine gewaltige Waffe, die du besitzt und die du einsetzen kannst. Und nur derjenige nimmt diese Sache nicht ernst, der unwissend ist. Oder derjenige, der die folgende Aussage des Erhabenen Allahs vergessen hat, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Deswegen sollte jeder von uns darauf achten, zu jeder Zeit, zu jedem Augenblick Bittgebete für seine Geschwister zu machen und sie nicht zu vergessen und dabei aufrichtig zu sein. Und das andere, was genauso in unserer Macht ist und was jeder von uns seinen Gegebenheiten entsprechend machen kann, ist, dass wir sie materiell unterstützen. mit Geld, mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten, mit Kleidung, mit Zelten. Jeder so viel er kann und jeder so viel er zur Verfügung hat. Und wir sollten unbedingt darauf achten, dass wir das, was wir ihnen als Unterstützung geben wollen, denjenigen geben, die vertrauenswürdig sind. Diejenigen, die diese Hilfe wirklich auch an die Bedürftigen bringen. Weil leider werden wieder zu diesen Ereignissen Leute auftauchen, die Gelder sammeln werden und Spenden sammeln werden, aber diese dann an die Falschen bringen werden. Und eure Moschee, die Moschee Taqiyuddin al-Hilali hier in Köln, sie hat die Türe geöffnet für Spenden. Jeder, der für die Brüder, für die Geschwister, für die Schwestern, für die Kinder, für die Älteren in Palästin, in Gaza spenden will, der kann dies bei uns hier machen. Und wir werden das Geld an diejenigen geben, die wir kennen, persönlich kennen, die dann diese Hilfen an die wirklich Bedürftigen bringen. Diejenigen, die alles verloren haben, diejenigen, die jetzt am Hungern, verhungern sind, die nicht zu trinken haben, nicht zu essen haben, nicht zu kleiden haben, die keine Häuser mehr haben, diejenigen wird diese Spende dann erreichen. Und das ständige Komitee der Gelehrten, der Großgelehrten in Saudi-Arabien, sie haben eine Erklärung herausgebracht und veröffentlicht bezüglich der Ereignisse in Gaza. Und sie haben darin aufrichtig ihre Ratschläge an die Verantwortlichen dort gerichtet, die an Verantwortlichen dort in Gaza, damit dieses ihr Ratschlag, wenn sie es annehmen, das Leid der Bevölkerung lindert und die Schmerzen lindert, weil vieles von dem, was verursacht wird, wird leider von vielen verursacht, die nicht auf die Großgelehrten hören, sondern von sich aus Urteile bilden und die Konsequenz oder Konsequenz nicht klar sind, nicht bewusst sind. Deswegen handeln sie, glaubend der Sache damit zu dienen, aber dann zeigt sich, dass sie mehr Schaden verursacht haben, als dass sie Nutzen gebracht haben. Deswegen haben die Gelehrten auch Ratschläge an die dortigen Verantwortlichen gesendet und geschickt. Und die Gelehrten des Ständigen Ausschusses haben in ihrer Erklärung ihr tiefstes Beileid und ihre Betroffenheit mit den Palästinensern allgemein und mit den Geschwistern in Gaza im Speziellen zum Ausdruck gebracht. Und die haben erklärt, dass es für jeden Muslim verpflichtend ist, den palästinensischen Geschwistern dort zu helfen. Für jeden von uns ist es eine Pflicht und jeder sollte ihnen helfen, soweit er kann. Und er sollte sich dabei anstrengen, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Jeder sollte sich anstrengen, dieser Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen und dieser islamischen Brüderlichkeit gerecht zu werden. Weil Allah sagt im Koran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Die Gläubigen sind doch Brüder. Und Allah sagt an einer anderen Stelle, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wahrlich, die Gläubigen sind wie ein Bauwerk, der eine Teil schützt den anderen. Und er schob demonstrativ seine Finger miteinander, um zu zeigen, wie sehr sie zusammenhalten sollten. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagt an einer anderen Stelle, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, die Gläubigen sind mit ihrer gegenseitigen Freundschaft, Barmherzigkeit und Zuneigung wie ein einziger Körper. Wenn ein Teil sich beklagt, wird der Rest des Körpers ebenfalls schlaflos vor Fieber bleiben. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, ein Muslim ist der Bruder eines Muslims, er tut ihm kein Unrecht an, er enttäuscht ihn nicht und er verachtet ihn nicht. Und dann haben die Gelehrten des Ständigen Komitees weiterhin gesagt, dass die Unterstützung vieles beinhalten kann, je nach Möglichkeiten und je nach Gegebenheiten. Und die Unterstützung kann zum Beispiel von der Allgemeinheit der Muslime, von uns allen, in Form von Geld, Nahrungsmitteln, Medikamente, Kleidung und so weiter kommen. Und sie kann aber auch von den arabischen und islamischen Ländern und Staaten kommen, indem sie das Ankommen dieser Hilfe bei den Betroffenen vereinfachen und ehrlich in ihrer Haltung zu den Geschwistern sind und ihnen ernsthaft helfen. Weil jeder wird am jüngsten Tag zur Rechenschaft gezogen werden, jeder. Ob es nun die einfachen Muslime sind oder ihre Herrscher. Jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was jeder hätte machen können. Und er wird ihn dann diesbezüglich zur Rechenschaft ziehen. Und das Ständige Komitee der Gelehrten hat außerdem weiter gefordert, dass alle Muslime aufrichtig für ihre Geschwister Bittgebete machen sollen. Und das stets und fortwährend zu allen Zeiten. Jeder sollte Allah aufrichtig darum bitten, unseren Geschwistern in Gaza beizustehen. und ihnen einen Ausweg zu verschaffen. Und dann haben die Gelehrten des Ständigen Komitees einen Ratschlag an die Muslime in Palästin gerichtet, an die Betroffenen dort, dass sie Allah fürchten sollen und dass sie zu ihm zurückkehren sollen. Und sie sollen sich auf der Wahrheit vereinen und die Uneinigkeit, das Spalten und die Streitigkeiten unterbinden, weil das ein Grund dafür ist, dass ihre Feinde so sehr und so einfach sie besiegen können, weil sie zerstritten sind. Jede Gruppierung ruft zu ihrer Gruppe auf und jede Gruppierung will an die Macht kommen. Und das nutzt natürlich die Feinde aus, so wie sie zerstritten sind, und nehmen sie auseinander. Deswegen sagen die Gelehrten, dass diese Zerstrittenheit untereinander den Feind gestärkt hat. Und er hat es, der Feind, schamlos ausgenutzt. Und er wird es auch in Zukunft ausnutzen, wenn sie sich nicht endlich auf der Wahrheit vereinen. Und die Gelehrten haben ihnen auch nahegelegt, die Leute des Wissens aufzusuchen und sie in allen Angelegenheiten um Rat zu fragen. Denn das ist ein Zeichen für Erfolg. Sie sollen zu den Großgelehrten gehen und fragen, weil sie werden ihnen erklären und zeigen, was sie zu diesem Augenblick und in dieser Situation tun sollen und was besser für sie ist und was besser für ihre Religion ist. Und dann haben die Gelehrten des Ständigen Komitees einen Appell an die Vernunft und an die internationale Gemeinschaft gerichtet, sich dieser Katastrophe endlich ernsthaft und gerecht anzunehmen und dem palästinensischen Volk seine Rechte zu geben. Sie sollen endlich dieser Ungerechtigkeit ein Ende setzen, damit das palästinensische Volk in Würde leben kann. Und dann haben anschließend die Gelehrten ihre Bitte an den Haben Allah gerichtet. Und sie haben ihn gebeten, dass er das Leid von dieser Umma nimmt und dass er seiner Religion Ehre verleiht und dass er sein Wort zum Höchsten macht und dass er seine Feinde erniedrigt und dass er ihre List gegen sie selbst richtet und dass er die Muslime von ihrem Schaden bewahrt, denn er, erhaben es er, hat zu allem die Macht. Und wie wir gesagt haben, jeder von uns ist verpflichtend, den Geschwistern zu helfen, soweit er dazu imstande ist. Mit Dua, mit materiellen Unterstützung, aber auch genauso die Herrscher und die Machthaber der islamischen Länder sollten ihre Verpflichtung kennen gegenüber ihren Geschwistern in Gaza. Auch sie sind in der Pflicht, ihre Geschwister zu unterstützen und in dieser schweren Stunde an ihrer Seite zu stehen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden von uns zur Rechenschaft ziehen und er wird jeden Machthaber zur Rechenschaft ziehen, wenn er etwas unterlassen hat, was in seiner Macht war. Aber wir dürfen von ihnen nicht etwas erwarten, zu dem sie nicht fähig sind. Weil Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden zur Rechenschaft ziehen für das, was er imstande war. Wie zum Beispiel, dass wir von ihnen fordern, dass sie dort jetzt militärisch einmarschieren sollen oder ähnliches. Weil sie wissen, zu was sie imstande sind. Und wir wissen nicht, was dort im Hintergrund los ist, was da abgeht. Aber das, was wir sagen können, dass jeder seine Pflichten kennen soll und diese wahrnehmen soll. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, zu was jeder von uns fähig ist und was von jedem von uns in seiner Macht liegt. Möge der Erhabene Allah unsere Machthabern zum Guten verleiten und ihnen Rechtleitung schenken. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir in dieser schweren Stunde, wo die Emotionen hochkochen, vor allem beim Anblick der Geschwister, die dort getötet werden, und die ihre Häuser dort verlieren und ihre Körperteile dort verlieren, wir sollten gewarnt davor sein, jetzt in dieser Lage den Rufern der Khawarij in die Fänge zu geraten. Weil sie nutzen diese Situationen schamlos aus, um wieder zu ihrem Irrweg zu rufen und die Muslime aufzuhetzen und sie ins Verderben zu schicken. Deswegen sollten wir uns darauf achten und gewarnt sein vor diesen Gruppierungen, die jetzt wieder kommen, und gegen die Machthaber hetzen und sagen, ihr müsst gegen sie revoltieren, was tun sie schon für unsere Geschwister in Palästin? Warum beseitigt ihr sie nicht, damit sie dann die Völker ins Verderben stürzen, so wie sie andere Staaten bereits ins Verderben gestürzt haben, so wie wir es heutzutage überall erleben, wo Muslime tagtäglich abgeschlachtet werden und sie nichts, aber auch nichts erreicht haben mit ihrer Hetze. Deswegen achtet darauf, dass ihr nicht in die Fänge der Khawarij gerät, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Umma vor dem Weg der Khawarij gewarnt hat. Und du sollst wissen, dass ein Problem nicht damit gelöst wird, dass andere Probleme geschaffen werden. Wir können das Problem in Palästin nicht lösen, indem wir andere Probleme in anderen Ländern schaffen. Das ist der Weg der Khawarij, dass sie die Muslime ins Chaos stürzen wollen, damit sie ihre Ziele erreichen können. Deswegen, liebe Geschwister, sollte jeder von uns ehrlich mit sich selbst sein und die Grenzen seiner Möglichkeiten kennen. Wir sollten mit unseren Feinden weise und besonnen handeln. Und wer sollte dabei unser Vorbild sein? Unser Vorbild sollte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein. Wir sollten uns seine Sira lesen und schauen, wie er reagiert hat in Zeiten, als er schwach war. In Zeiten, als seine Möglichkeiten begrenzt waren. Die Sahaba, als sie in Mekka waren und gefoltert wurden und ihnen alles genommen wurde und sogar getötet wurden, sie gingen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sie fragten ihn um Erlaubnis, die Feinde zu bekämpfen, und er hat es ihnen untersagt. Und er sallallahu alaihi wasallam, er sah, wie sie gefoltert wurden und welch einer gewaltigen Prüfung sie ausgesetzt waren und dass einige von ihnen sogar getötet wurden. Aber das, was er in diesem Augenblick und in dieser Situation zu ihnen sagen konnte, war: Sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakum al-Jannah. Habt Geduld, Familie Yasir, denn euer Treffpunkt ist das Paradies. Und als sich die Feinde in Al-Ahzab gegen die Muslime in Medina vereint haben, als sie Medina umzingelt haben, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich zusammengetan mit den Bewohnern von Medina. Und er hat sie um Rat gefragt und sich mit ihnen beratschlagt. Und es ging um die Überlegung, die Hälfte der Ernteerträge von Medina einem einzigen Anführer der Ungläubigen zu geben, damit dieser wieder zurückkehrt und damit dadurch das Blut der Muslime geschont wird. Der Prophet sallam hat mit den Sahabern geredet, dass sie die Hälfte von dem, was Medina besitzt, einem Führer der Ungläubigen geben soll, dass er mit seiner Armee zurückkehrt. Weil sie in einer Zeit waren, wo sie schwach sind. Und weil das ein Mittel dazu war, dass das Blut der Muslime geschont wird, dass die Muslime nicht in Chaos geraten, dass sie nicht ins Verderben geraten, weil sie in der Unterzahl war. Deswegen hat er dieses gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und genauso, als er sich eines Jahres nach Mekka aufgemacht hat, um die Umrah zu verrichten, kam er am Ort Al-Hudaybiyah. Und die Qurayshis, die Ungläubigen, sie hatten ihm das Wort gegeben, dass er in diesem Jahr die Umrah mit den Sahaban verrichten darf in Mekka und wieder zurückkehren sollte nach Medina. Aber als er in Hudaybiyah angekommen ist, haben die Ungläubigen ihm das verboten. Sie haben ihm verboten, die Umrah zu machen. Und dort in diesem Ort haben sie mit ihm, mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, einen Friedensvertrag abgeschlossen. Und schaut, wie der Inhalt dieses Friedensvertrages war. Erster Punkt war, dass sie in diesem Jahr keine Umrah machen dürfen, dass sie zurückkehren sollen. Zweiter Punkt war, wenn einer in Mekka den Islam annimmt und nach Medina flüchtet, weil er Angst um sein Leben hat, dann sind die Muslime verpflichtet, ihn zurückzuschicken zu den Ungläubigen. Auch wenn ihn dort Folter erwartet. Und wenn einer von den Muslimen in Medina abtrünnig werden sollte und ungläubig werden sollte und er daraufhin nach Mekka flieht, so dürfte er dort bleiben. Und die Muslime hatten kein Recht, ihn zurückzufordern. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unterschrieb diesen Vertrag. Und Umar radiallahu anhu, als er das sah und diese Punkte sah, sagte er: O Gesandte Allahs, sind wir denn nicht auf der Wahrheit? Der Gesandte Allah sagte: doch, gewiss. Er fragte ihn: sind Sie nicht auf der Falschheit? Er sagte: doch, gewiss. Und dann sagte Umar radiallahu anhu: und warum geben wir nach, wenn wir doch auf der wahren Religion sind? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: ich bin der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und Allah subhanahu wa ta'ala wird mich niemals im Stich lassen. So folge mir. Und Umar radiallahu anhu, er ging hinaus und ging zu Abu Bakr radiallahu anhu. Und er sagte zu ihm: O Abu Bakr, sind wir nicht auf der Wahrheit? Er sagte: doch, gewiss. Und er sagte zu ihm: sind Sie nicht auf der Falschheit? Er sagte: doch, gewiss. Er sagte zu ihm: warum lassen wir dann nach? Warum stimmen wir diesem Vertrag zu? Und schaut, wie Abu Bakr radiallahu anhu geantwortet hat. Er sagte zu ihm, und er war nicht dabei gewesen, er sagte zu ihm: das ist der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, und Allah wird ihn niemals im Stich lassen, so folge ihm. Dieselben Worte. Und Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte danach einen Vers, wo er diesen Vertrag als Erlösung beschrieben hat. Weil dieser Vertrag hat dafür gesorgt, dass das Blut der Muslime geschützt wurde und dass der Islam sich verbreitet hat und sich in Frieden verbreiten konnte. Und deswegen nehmen wir uns im Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum Vorbild. Und vor allem in dieser Zeit, wo die Muslime schwach waren. Weil zweifellos sind wir in einer Zeit, wo wir schwach sind. Auch wenn diejenigen brüllen und schreien und sagen, Wo sind die Muslime? Warum laufen nicht alle rüber und kämpfen? Wo sind die Herrscher? Warum kämpfen sie nicht? Warum tun sie nicht? Aber sie selbst sitzen schön zu Hause mit ihren Kindern, mit ihren Familien, genießen den Tag und genießen ihre Ruhe und ihre Sicherheit. Aber alle anderen sollen ins Verderbnis laufen. Deswegen hört auf die großen Gelehrten und kehrt zurück zu den großen Gelehrten, weil sie wissen, welches Urteil in welcher Zeit gültig ist. Und sie wissen, wie sie die Gesetze Allahs und die Sunna des Propheten sallam auf die Gegebenheiten anzuwenden haben. Und wenn wir uns die Demonstrationen mal anschauen sollten, die jetzt überall stattfinden, sei es in Deutschland oder auch anderswo, die draußen rumbrüllen und schreien und angeblich für die Rechte der Palästinenser stehen, was erhoffen sie sich? Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen hilft? Weil der Sieg kommt nur von Allah und daran zweifelt ja niemand. Aber erwartest du, dass eine brüllende Menge draußen, deren viele von ihren Frauen nicht islamisch gekleidet sind und wahrscheinlich viele von ihnen nicht beten und äußerlich mit denen, die sie jetzt anbrüllen, gleich sind, nach äußerlich ihnen nachstreben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen oder ihre Bitten erhört? Allah subhanahu wa ta'ala wird einen Sieg nur dann geben, wenn wir zu ihm zurückkehren. Wahrhaftig zurückkehren zur Religion. Aber dass wir draußen rumbrüllen und rumschreien und israelische Fahnen zu verbrennen und irgendwelche Leute angreifen, aber weder interessiert uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, noch halten wir diese ein, noch halten wir die Gesetze Allahs ein, sondern jeder macht, was er will und jeder lächelt dieser Mode nach und allem, was diejenigen, die uns angreifen, mit dem sie gekommen sind, aber dann soll Allah uns Sieg geben. Sollen doch erstmal ihre Frauen sich islamisch anziehen. Sag ihnen das doch mal. Und sie werden es ablehnen. Sag ihnen, die sollen doch in die Moscheen kommen und beten. Und viele werden sagen, ja, irgendwann später und keine Ahnung. Sag ihnen, die sollen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einhalten. Sag ihnen, die sollen die Gesetze Allahs einhalten. Davon wollen die nichts hören, aber erwarten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sofort den Sieg gibt, wenn sie dann draußen stehen und rumbrüllen. Deswegen sollten wir zurückkehren zum Erhaben Allah und wissen, dass dieser Weg der einzige Weg ist, der uns Ehre und Sieg bringen kann. So wie er damals den Sahaban und den Tabi'in und all diejenigen, die sich auf diesem Weg befanden, Ehre verleitet hat. Der einzige Weg, der uns Ehre geben wird. Und zur selben Zeit sollten wir natürlich auch die Gründe für Stärke und Ehre wahrnehmen. Das soll nicht heißen, dass jeder von uns jetzt nach Hause geht und schlafen soll. Und der Hauptgrund dafür, dass wir Ehre erlangen, ist, dass wir zurückkehren zum Erhaben Allah. Dass wir allein Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Dass wir die Gebete verrichten in der Gemeinschaft zu ihrer Zeit. Und dass wir die Zakat entrichten. Und dass wir das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten. Und dass wir versuchen, uns wirtschaftlich und militärisch von unseren Feinden unabhängig zu machen. Wir sind zu 100% von ihnen abhängig. Wirtschaftlich, militärisch, von unseren Gedanken, von unseren Einstellungen, von unserem Aussehen. Aber verlangen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Ehre und Sieg gibt. Deswegen richten wir diesen Ratschlag an uns alle und an die Geschwister, dass wir unsere Zungen zügeln sollten. Und dass wir aufhören sollten, zu jeder Sache einen Kommentar abgeben zu müssen. Und wir sollten die gewaltigen Sachen denjenigen überlassen, die dazu fähig sind. Wie die Großgelehrten und wie die Machthaber, die dazu imstande sind. Denn viele unserer Treffs, wenn wir uns treffen und zusammensitzen, sie gehen unter im Klatsch und Tratsch und hier hast du nicht gesehen und der hat gesagt und das wurde gesagt. Und wir reden über Dinge, über dessen Hintergründe wir keinerlei Ahnung haben. Wir sagen, warum haben die das nicht gemacht, wo ist das, wo ist dies? Und wir wissen nicht, was da im Hintergrund ist, weil wir nicht in dieser Position sind. Und wir kennen auch nicht die islamischen Urteile diesbezüglich, weil wir keine Gelehrten sind. Und deswegen führen solche Diskussionen dann nur zu Hass und zu Streitigkeiten und spalten die Muslime immer mehr. Und das ist genau das Ziel des Satans, dass er die Muslime spaltet, vor allem in solchen Situationen. Deswegen bitten wir den Erhaben Allah aufrichtig, dass er den Islam und den Muslimen Ehre verleiht. Und dass er den Götzendienern und dem Götzendienst erniedrigt. Und dass er barmherzig mit unseren Geschwistern in Palästin ist. Und dass er ihnen einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage schafft. Und dass er ihre Getöteten annimmt und ihre Kranken heilt. Und dass er sie auf der Wahrheit vereint. Und dass er die List ihrer Feinde gegen sie selbst richtet. Und dass er unseren Ländern Sicherheit gewährt und unseren Machthabern die Rechtsleitung schenkt und sie dazu befähigt, mit seinen Gesetzen zu richten. Denn wahrlich, mein Herr ist der Allhörende, der die Gebete erhört. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.